Der falsche Beweggrund zum Essen. Vielleicht haben Sie gedacht, Sie essen aus Langeweile, aus Dummheit und Disziplinlosigkeit, weil Sie willensschwach sind oder es einfach nur gewohnt sind. Es steckt aber immer derselbe Grund dahinter. Sie haben Stress. Sie essen, um stresslos zu werden. Irgendetwas nervt Sie. Sei es, dass Sie sich gehetzt fühlen, unter Druck gesetzt fühlen, dass Sie denken, Sie müssten funktionieren, sich alleingelassen fühlen oder sonst wie in einer ausweglosen Situation befinden. Dadurch bekommen Sie das Appetitgefühl. Sie greifen zu einer Speise, um genau dieses emotionale Defizit loszuwerden. Mit Hunger hat das überhaupt nichts zu tun, sondern mit dem, was die Speise für Sie bedeutet. Und das ist etwas, das Sie im Laufe Ihres Lebens gelernt haben. Einige Menschen lernen, dass eine Lieblingsspeise eine Sonderbehandlung ist oder einfach nur Gerechtigkeit bedeutet. Wenn zum Beispiel Ihre Geschwister oftmals bevorzugt werden und Sie das stört und Sie nun auch endlich einmal dran sind an der Reihe, dann kann es sein, dass Sie sich das einfach nur sehr, sehr gründlich merken. So bekommen Lieblingsspeisen ihre besondere Bedeutung und damit Ihren Wohlgeschmack, denn der ist auch interpretiert. Und das bedeutet, dass das, was Ihnen persönlich gut schmeckt, irgendetwas ist, an das Sie ein Wohlgefühl geknüpft haben. Ebenso das, was Ihnen überhaupt nicht schmeckt, ist etwas, mit dem Sie Bevormundung, Gefahr, Stress, Wut, Alleingelassensein verbinden. Wenn Sie also irgendein Appetit haben, dann machen Sie sich ganz klar, die Speise dort auf dem Teller ist nicht das, was Ihre Probleme löst, sondern nur das, was Sie daran erinnert, dass es mal eine Lösung gegeben haben muss. Beginnen tut dieser Lernprozess bereits in der frühesten Kindheit. Jedes Baby weint, wenn es ein Problem hat und wird nicht selten bei der Gelegenheit gefüttert. Das wird im Gehirn neuronal verschaltet, das heißt, wir merken uns das gut. Wir merken, Essen löst Probleme. Denken Sie nun nach, welches Problem haben Sie denn eigentlich, wenn Sie Appetit bekommen? Was stresst Sie im Alltag am meisten? Und ich kann Ihnen einen Rat geben, es ist bei jedem Menschen dasselbe. Stress entsteht dann, wenn das, was Sie erleben, nicht übereinstimmt mit dem, was Sie erleben möchten, also auf was Sie sich eingestellt haben. Immer dann, wenn Sie im Alltag irgendetwas wahrnehmen, was gegen Ihre Gefühle geht und Sie keine Möglichkeit sehen, das zu verändern, empfinden Sie Stress. Wenn dann nun also Essen Ihre Rettung, Ihre ausschließliche Rettung ist, dann werden Sie zunehmen, weil wir ja auf unsere Rettung nicht verzichten wollen. Es wird dauerhaft eingelagert, weil Sie Ihrem eigenen Körper sagen, das da auf dem Teller habe ich jetzt gebraucht. Das da ist meine Rettung. Das ist das Mittel gegen Stress. Wann immer Sie also Stress empfinden und Essen oder an Essen denken, damit es Ihnen wieder gut geht, nehmen Sie nicht ab. Sie nehmen nur ab, wenn Essen für Sie bedeutungslos ist. Ernährung, wie bei einer Diät. Bedeutungslos, Ernährung, nicht um sich zu trösten, sondern um gesund zu sein. Kommen wir nun zu dem dritten Grund, der Vorteil, den Sie durch Ihr Übergewicht haben. Sie werden wahrgenommen von Ihren Mitmenschen. Man sieht doch, wie Sie aussehen. Und da gibt es die Perfektionisten, die sich für 3 oder 4 oder 5 Kilo ärgern und schämen. Die wollen einfach deutlich zeigen, dass sie ja eigentlich sich selber dafür geißeln, dass sie nicht makellos sind. Der Perfektionist ist nicht etwa jemand mit einem hohen Qualitätsanspruch, sondern jemand mit Angst vor Kritik. Und wenn ich mich selbst kritisiere, nehme ich es meinen Kritikern vorweg und dadurch behalte ich die Kontrolle. Ich erinnere daran, die Kontrolle ist für die Psyche viel wichtiger als die Gesundheit oder das Leben selbst. Wenn ich mich selbst bestrafe, dann braucht mich ein anderer nicht zu bestrafen, beziehungsweise wenn er das denn tut, tut es nicht mehr so weh. Wenn ich mich selbst darauf eingestellt habe, bestraft zu werden, dann stresst es mich ja nicht mehr so sehr. Das ist Perfektionismus. Es gibt aber natürlich auch Menschen, bei denen sieht man ganz deutlich, dass sie ein Übergewicht haben. Und das sind Menschen, denen ist es durchaus recht, wenn man sie für massiv, bullig, unantastbar oder stark hält. Sie plustern sich auf wie der gewichtige dicke Chef, um sich Autorität zu verschaffen. Oder sie simulieren Muskelmasse, um zu wirken wie ein trainierter Ringer. Es kann aber auch sein, dass es Menschen gibt, die schlicht und einfach sich immer wieder für schwach gehalten fühlen, oftmals bei Frauen, die dann versuchen, mit scheinbarer Maskulinität eben unverletzlich und damit unangreifbar zu wirken. Auch gibt es Menschen, die wirken durch ihr Übergewicht irgendwie speckig wie Babys. Genau darum geht es nämlich. Erwartungsdruck wird damit ferngehalten, die Reife eines Erwachsenen und die Verantwortlichkeit wird von solchen Menschen gar nicht erst erwartet, weil die sehen ja nicht so aus. Ein schweres Erstgeborenentrauma kann zu so etwas führen, denn wenn ein Mensch merkt, dass das zweitgeborene, kleine Kind Vorteile hat, dann kann es sein, dass man ganz automatisch unterbewusst diese Vorteile zurückgewinnen will. Und wie wir gerade schon gehört haben, von der Mutter versorgt werden, bedeutet von ihr geschützt zu werden. Wenn ein Erstgeborener nun funktionieren muss, groß sein muss, stark sein muss, er ist ja schließlich schon der Große, dann kann es wirklich durchaus sein, dass diese Menschen ganz unterbewusst den Rückwärtsgang einlegen und sagen, Schluss, aus, Ende, ich bin nicht groß, ich bin ein Baby. Das ist der typische Fall von Kummerspeck. Das wäre also der verzweifelte Versuch, elterliche Aufmerksamkeit, Schutz und Liebe zurückzugewinnen. Nicht selten geht sowas einher mit einem besonderen Appetit auf Süßigkeiten, denn Süßigkeiten sind ja für Kinder. Sie sind zwar verboten, werden aber als Belohnung eingesetzt, und zwar von den Eltern. Ein anderes Fallbeispiel führe ich oft bei meinen Vorträgen an, weil es einfach sehr deutlich und verblüffend zeigt, welch ungeahnter Vorteil hinter einem Übergewicht stecken kann. Die 41-jährige Jutta hatte, als sie mich im November 2002 aufsuchte, über 40 Kilogramm Übergewicht, die sich hartnäckig hielten. Sie entsprach dem Typus des niedlichen Babys. Jutta hatte von mir durch eine Nachbarin gehört, die nach einer Beratung 16 Kilo abgenommen hatte und wollte es nun auch damit versuchen. Ich setzte damals für die komplette Beratung 3 Termine an, um nichts dem Zufall zu überlassen. Beim ersten Termin klärte ich mit ihr vor allem ihre falschen Glaubenssätze, denn Jutta war überzeugt, dass ihr Übergewicht vom Essen kam. Am Schluss bat ich sie, sich einmal vorzustellen, wie sie denn aussähe, wenn sie in einem halben Jahr im Sommer schlank wäre und im Urlaub am Strand spazieren würde. Dieses psychologische Element nennt man Future Pace. Es bewirkt, dass man durch Visualisierung seines Ziels dieses in der Zukunft unterbewusst ansteuert. Nach 4 Wochen trafen wir uns wieder. Es ging ihr nach eigenen Angaben gut und sie war stolz darauf, bereits 4 Kilo abgenommen zu haben. Nun weiß ich aus der praktischen Erfahrung, dass 4 Kilo Gewichtsverlust in 4 Wochen bei einem solch massiven Startgewicht eigentlich verdächtig wenig ist. Und so wiederholte ich vorsichtshalber die wichtigsten Elemente des Ansatzes. Nach weiteren 6 Wochen trafen wir uns zum dritten Termin, bei dem Jutta anmerkte, sie fühle sich zwar sehr wohl, hätte aber nicht weiter abgenommen. Nach 2 Terminen geballter Aufklärung kein befriedigendes Resultat beim Abnehmen? Das erschien mir eher ungewöhnlich, also beschloss ich, bei ihr eine tiefenpsychologische Analyse vorzunehmen. Die sollte dann endlich den Durchbruch bringen. Ich fragte Jutta, ab wann genau sie denn übergewichtig geworden sei? Ihre Antwort war, naja, so mit 5 war ich noch nicht pummelig. Aha, dachte ich und fragte, was denn wohl danach passiert sei. Es gibt für Übergewicht immer einen traumatischen Auslöser und mit dem Verfahren des frei assoziativen Bilderlebens, einem wichtigen Bestandteil einer diagnostischen Hypnose, bekamen wir heraus, dass die kleine Jutta mit 6 Jahren im Freibad von ihrer großen Schwester zum Spaß ständig untergetaucht worden war. So wie der Frau diese Erinnerung hochkam, liefen ihr die Tränen, als sei das Ereignis gerade in diesem Augenblick geschehen. Mit einem Schlag wurde mir klar, warum Jutta so hartnäckig an ihren Funden festhielt. Bei dem Blick in die schlanke Zukunft, dem Future Pace im ersten Termin, hatte ich sie aufgefordert, sich selbst an einem Badestrand vorzustellen. Baden bedeutete für Jutta aber unterbewusst Lebensgefahr. Ich wandte mich an meine Klientin und sagte, es ist doch klar, dass Sie nicht abnehmen wollen, denn mit 40 Kilo Übergewicht kann niemand von Ihnen verlangen, dass Sie einen Badeanzug anziehen, geschweige denn ins Wasser gehen. Sie schützen sich vor erlittener Lebensgefahr. Plötzlich lachte Jutta befreit und sagte, ja, da haben Sie allerdings recht, Herr Winter. Alle wollten mich immer zum Schwimmen überreden. Ich werde denen einfach sagen, dass ich nicht ins Wasser möchte. Oder sie werden sich bewusst, dass heutzutage in ihrem erwachsenen Umfeld wahrscheinlich kein Mensch mehr Spaß daran hat, sie unterzutauchen, ergänzte ich. Ja, oder so, entgegnete Jutta mit dem Staunen der Erkenntnis in der Stimme. Nun wird auch deutlich, warum sie dem Typus niedliches Baby entsprach. Tu mir nichts, ich bin doch ganz hilflos, lautete die Botschaft an ihre Mitmenschen. Der Vorteil, den sie von ihrem Übergewicht hatte, lag sehr verborgen unter den falschen Glaubenssätzen. Wir konnten sie lösen. Einfach sich mal drauf einlassen. Ohne Angst, kein Stress. Und ohne Stress, kein Fett. Nun schauen Sie also selber nochmal hin. Wie möchten Sie eigentlich wahrgenommen werden? Sind Sie der lustige Spaßmacher? Sind Sie das kleine Baby? Sind Sie der dicke Chef? Sind Sie der starke Ringer oder unverletzlich wie Ihr großer Bruder oder Vater? Und wie nimmt man sie wohl wahr? Funktioniert dieser Trick überhaupt? Bekommen Sie Ihren Schutz oder verdreht man einfach nur die Augen, wenn man an sie denkt und überlegt sich, mein Gott, nimm endlich ab. Ich wette, jede Wette. Letzteres ist der Fall. Niemand bewundert Sie für Ihren Körper, wenn Sie den selbst nicht mögen. Niemand bewundert Sie, wenn Ihr eigenes schlechtes Gewissen Sie noch auspeitscht und kritisiert. Erst wenn Sie selbst sicher sind, wenn Sie sich wohlfühlen, wenn Sie das Gefühl haben, so wie ich bin, fühle ich mich gut, bin ich richtig, dann wirken Sie attraktiv, und zwar auch, wenn man nur an sie denkt. Wie viel sie ganz genau dabei wiegen, interessiert sowieso keinen Menschen. Grundsätzlich ist es so, einem Übergewichtigen sieht man an, dass er seine Probleme nicht löst, sondern sich nur tröstet, und das verachtet jeder. Das gibt natürlich keiner offen zu, schon klar. Gehen wir nun in die Lösung. Also, das Allerwichtigste ist nicht, dass Sie abnehmen, sondern dass Sie Ihre Probleme lösen. Das muss Ihnen einen solchen Spaß machen, das muss Sie so stolz machen, dass Sie daraufhin letztendlich keinen chronischen Stress mehr haben und dadurch abnehmen. Ich sagte vorhin, Stress entsteht immer dadurch, dass das, was Sie erleben, nicht das ist, auf das Sie sich eingestellt haben. Nun überlegen Sie also einmal, was genau stresst Sie und wie können Sie das nun einfach mal in Kauf nehmen? Wie können Sie sich da einfach mal drauf einstellen? Nehmen Sie es einfach so hin, wie es ist, erwarten Sie nichts anderes mehr vom Partner, vom Chef, von den Kindern, von Ihrem Kontostand oder was auch immer. Nehmen Sie die Dinge einfach mal so hin, wie die sind. Sie werden die Welt nicht immer verändern. Sie können aber aufhören, sich darüber zu ärgern. Sie können aufhören, etwas anderes zu erwarten. Und dadurch haben Sie keinen Stress. Und ohne Stress kein Fett. Und so kann es aber sein, dass Sie jetzt denken, ich will das aber nicht hinnehmen, wie mein Chef, mein Partner oder sonst was ist. Ich will, dass er sich verändert. Jetzt kann ich Sie beunruhigen. Bislang hatten Sie in solchen Situationen Appetit bekommen, etwas gegessen, sich damit abgelenkt und getröstet und die Welt blieb ja doch, wie sie war. Sie haben da nur nicht mehr drauf geachtet, sind aber dadurch übergewichtig geworden. Es lohnt sich also durchaus, die Strategie zu ändern. Wann immer Sie sich ärgern, machen Sie sich ganz bewusst, dass Sie das jetzt möglicherweise nur verändern können, indem Sie es in Kauf nehmen. Und immer dann, wenn Sie es wirklich in Kauf nehmen, wenn Sie wirklich sagen, ja, dann ist das jetzt einfach mal so. Dann haben Sie keinen Stress. Das ist der Grund, warum Sie, wenn Sie das gelernt haben, keinen Jojo-Effekt mehr bekommen und nie wieder auf so etwas wie Ernährung achten müssen. Essen Sie, wenn Sie Hunger haben, und wenn Sie keinen Hunger haben, lassen Sie es sein, aber ärgern Sie sich nicht über das, was Sie da tun. Und genau dadurch sind Sie dann entscheidungsfrei, ohne Stress. Wenn Sie die Dinge einfach so hinnehmen, wie sie sind, dann haben Sie alle Möglichkeiten, mit den Dingen umzugehen. Wenn Sie von Ihrem Chef nichts anderes mehr erwarten, als dass er ein Inkompetenter gerne groß ist. Wenn Sie nun von Ihren Eltern gar nichts anderes mehr erwarten, als es nun senile, aufgebrauchte Wracks sind, die nur noch auf den Tod warten. Wenn Sie wirklich nichts anderes mehr von denen erwarten, dann haben Sie die Größe, damit so umzugehen, dass beide davon wieder profitieren können. Beide. Das bedeutet, nicht nur Sie fühlen sich wohler, nehmen ab, sondern Ihre Mitmenschen danken es Ihnen sogar noch.